5. Sätze aufbauen. Sprechen Sie laut nach. A. Eine blaue Jeans. Ich suche eine blaue Jeans. B. Einen dunkelblauen Rock. Ich suche einen dunkelblauen Rock. C. Dieses hellblaue Hemd? Wie gefällt Ihnen dieses hellblaue Hemd? D. Steht mir gut, oder? Dieses T-Shirt steht mir gut, oder? E. Sehr gut. Steht Ihnen sehr gut. Dieser Pullover steht Ihnen sehr gut. F. Nicht so gut, oder? Steht mir nicht so gut, oder? Diese Farbe steht mir nicht so gut, oder? G. Diese helle Hose? Wie finden Sie diese helle Hose? H. Diese bunte Bluse? Wie findest du diese bunte Bluse?